Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Natürlich sind Astronomen, wie fast alle Naturwissenschaftler, vor allen Dingen so eine Art Archäologen. Die Astronomie ist für mich, ehrlich gesagt, die größte Art von Ahnenforschung, die man überhaupt betreiben kann. Und natürlich ist wie ein Archäologe ein Astronom besonders froh darüber, wenn er was findet, was richtig, richtig alt ist. Also nicht nur ein bisschen alt, sondern uralt. Und solche Objekte gibt es. Und zwar gibt es sie vor allen Dingen in der Nähe der Milchstraße. Also nicht irgendwie JWD hinten am Rand des Universums, sondern richtig in unserer Nähe. Und das sind die sogenannten Kugelsternhaufen. Die Frage ist heute, was sind Kugelsternhaufen? Ja. Und ich kann Ihnen sagen, Kugelsternhaufen, das ist etwas außerordentlich Interessantes, weil nah und dicht. Was sind Kugelsternhaufen? Das ist ein Kugelsternhaufen. Ein Kugelsternhaufen ist was sehr, sehr, sehr Dichtes. Die Sterndichte in einem Kugelsternhaufen ist 20.000 Mal größer als die Sterndichte in der Nähe der Sonne. Die Sterne stehen dort so nah beieinander, dass sie sich immer spüren. Der mittlere Abstand in einem Kugelsternhaufen ist in der Nähe von einem Lichtjahr. Also hier zum Beispiel die Sonne hat einen Nachbarn, Alpha Centauri bzw. Proxima Centauri, der ist 4,3 Lichtjahre entfernt. In einem Kugelsternhaufen sind die Sterne in der Mitte so eng gepackt, dass sie fast innerhalb des, der Ausdehnung des Sonnensystems sich treffen würden, wäre die Sonne in einem Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind alt, dicht, hochgradig interessant und sehr, sehr, sehr, sehr wichtig für kosmologische Fragestellungen. Wie ist das losgegangen? Kugelsternhaufen hat man natürlich schon früher gekannt, denn es sind ziemlich helle Objekte am Himmel. Also man kann selbst mit einem Mikroskop, hätte ich fast gesagt, Teleskop, obwohl ja ein Teleskop sowas ist wie ein Mikroskop für die Astronomen. Mit Teleskopen im 19. Jahrhundert hatte man bereits Kugelsternhaufen entdeckt. Und aus den Beobachtungen im 20. Jahrhundert ergab sich dann folgendes Bild. Es gibt ungefähr noch 150 Kugelsternhaufen in der Milchstraße. Alle bewegen sich mehr oder weniger in Richtung des galaktischen Zentrums, also in die Mitte. Sie haben stark elliptische Bahnen und es gibt Kugelsternhaufen, die bis zu 180.000 Lichtjahren von der Milchstraße entfernt sind, aber noch zu ihr gehören. Mit anderen Worten, die Kugelsternhaufen, die bilden so etwas wie die Urgalaxie ab. Also die Urgalaxie, aus der sich die Milchstraße gebildet hat. Ja? Also in der großen Umgebung um die Milchstraße herum, da existieren diese Kugelsternhaufen, die bis zu 500.000 Sterne haben und typische Ausdehnungen von einigen 10, 20, 30 Lichtjahren. Und die Dinger sind alt. Warum? Woher weiß man das, dass die alt sind? Ja, jetzt müssen wir mal einen Moment wieder in die Kernphysik abtauchen. Also der Stern. Der Stern ist ja eine Fusionsmaschine. Im Stern wird vor allen Dingen Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und dieser Vorgang der Kernfusion hängt nun sehr stark davon ab, wie schwer der Stern ist. Ist der Stern sehr schwer, dann drückt natürlich das Gewicht sehr stark auf den Kernreaktor in der Mitte, also im Innern, und das Material wird sehr, sehr schnell verbrannt. Wenn das aber so ist, wenn also ein Stern von der Wasserstoffphase in eine weitere Phase geht, also in Helium und Kohlenstoff, dann verändert er seine Charakteristik, dann wandert er und wird zu einem Riesen. Wohin wandert er? Wieso wandert? Nun ja. Also es gibt ein Diagramm, das ist Hertzsprung-Russell-Diagramm. Da müssen wir übrigens auch mal eine Sendung drüber machen, über Hertzsprung-Russell-Diagramm. Schreibt doch mal jemand auf. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm gibt an die Verteilung eines Sterns, Masse gegen Leuchtkraft sozusagen. Also da gibt es eine Reihe, das ist die, also gucken Sie mal hin, das ist die sogenannte Hauptreihe. Wenn ein Stern auf der Hauptreihe sitzt, dann ist er ruhig. Dann macht er nichts. Dann verbrennt er in Ruhe seinen Wasserstoff zu Helium. Aber wenn er seinen Wasserstoffvorrat im Innern verbrannt hat, dann wandert er im Hertzsprung-Russell-Diagramm zu immer größeren Leuchtkräften und zu anderen Temperaturen, weil sich in seinem Innern auf einmal andere Kernprozesse abspielen. So. Für die großen Sterne ist es nun wichtig, ja, die leben ja viel kürzer als die kleinen. Und deswegen wandern die früher von der Hauptreihe, von diesem Wasserstoffbrennen, los. Also, wenn man einen Kugelsternhaufen beobachtet, und das sind alle Sterne, haben praktisch gleichen Alters, dann kann man genau an dem Abknickpunkt, ja, kann man messen, wie alt ein Kugelsternhaufen ist. Also, wenn ich einen Haufen sehe, und das sind erstmal nur die blauen Sterne, also die großen Sterne, abgeknickt, dann ist der Haufen jung. Jung heißt 10, 20 Millionen Jahre. Das sind die großen Sterne. Wenn ich aber jetzt einen Kugelhaufen beobachte, bei dem zum Beispiel ein Stern wie die Sonne Ja? Die wird ja erst nach Milliarden Jahren zu einem Riesen, weil sie erst nach Milliarden Jahren ihr Inneres verbrannt hat, also im Inneren den Wasserstoff zum Helium verbrannt hat. Dann ist der Haufen alt. Und bei den Kugelsternhaufen, da hat man Abknickpunkte gefunden in diesem Herzsprung-Rassel-Diagramm, die deuten darauf hin, dass die Kugelhaufen 13 bis 14 Milliarden Jahre alt sind. Ja, das ist praktisch wie, als wenn ein Archäologe irgendwas findet, so sagen wir mal die ersten Bücher, ja? Also die ersten schriftlichen Aufzeichnungen der Menschheit. Das ist was ganz Essentielles. Der Kugelsternhaufen, die Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße sind für uns die Objekte der Wahl. Das sind die ersten Objekte im Universum. Das heißt, die ersten Objekte im Universum können es nicht sein. Denn Kugelsternhaufen haben bereits, die Sterne in den Kugelsternhaufen, da gibt es übrigens kein Gas mehr, nur am Rande mal bemerkt. In den Kugelsternhaufen sind Sterne, die haben bereits Metalle. Jetzt müssen Sie natürlich wissen, dass der Astronom, für den ist alles ein Metall jenseits von Helium. Also auch Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Phosphor ist für einen Astronom alles ein Metall. Warum, kann ich Ihnen jetzt eigentlich nicht so sagen, aber es hat sich so herausgestellt, weil das sind ja eben nur ganz geringe Anteile der Elemente. Meistens besteht ein kosmisches Objekt aus Wasserstoff und Helium und die schweren Elemente sind praktisch nur eine Verunreinigung. Also damit meine ich jetzt nicht Sie, weil wir bestehen ja aus Kohlenstoff und Stickstoff und so weiter, Sauerstoff, sondern im Universum sind die schweren Elemente uninteressant. Ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ne? Also die haben Metalle. Wo kommen diese Metalle denn her, wenn das die ersten Objekte wären? Es können nicht die ersten Objekte sein, das müssen ganz andere gewesen sein. Kugelsternhaufen haben ungefähr ein Zehntausendstel von dem an schweren Elementen, was die Sonne hat. Das sind die Objekte mit der geringsten, wie wir sagen, Metallizität. Woher kommen die Metalle? Ja, also das Universum hat am Anfang ja in der frühen Zeit, also frühe Zeit ist wirklich früh, ersten 3 Minuten, praktisch nur Wasserstoff und Helium hervorgebracht. Also sind die ersten Sterne, die es gab, bestanden nur aus Wasserstoff und Helium. Diese Sterne müssen riesig gewesen sein, wahrscheinlich 100, möglicherweise 1000 Sonnenmassen. Sie wissen sofort, was ich meine. Ein so großer Stern, der lebt quasi gar nicht. Ne? Der, kaum, dass er angefangen hat, Wasserstoff zu verbrennen, ist er schon wieder tot. Ist natürlich nicht, also sind vielleicht 50, 60, 70.000 Jahre, vielleicht nur 100.000 Jahre gelebt. Und dann haben diese Sterne bereits durch Explosionen die in ihnen erbrüteten Elemente in den Halo der Milchstraße verteilt. Sie erinnern sich, 150 Kugelhaufen im Halo der Milchstraße, in der Umgebung der Milchstraße. Und aus diesem Gas, das bereits mit schweren Elementen angereichert war, haben sich dann die Kugelhaufen entwickelt. Tja. Wahrscheinlich hat es in der Milchstraße früher mal sehr, sehr viel mehr Kugelhaufen gegeben, denn diese Kugelhaufen mit einer Ausdehnung von einigen wenigen 10 Lichtjahren, ja, das sind die Objekte gewesen, die sich am Anfang in der großen urprotogalaktischen Wolke gebildet haben müssen. Ja? Denn die sind ja alt. Wahnsinnig alt. Ja? Also die sind ja so alt, dass es vor ein paar Jahren noch Bücher und Artikel gegeben hat mit solchen Schlagzeilen wie Urknall in der Krise. Es gibt Objekte im Universum, die sind älter als das Universum selbst. Das ist natürlich Quatsch gewesen, nicht? Weil diese Altersbestimmung, ne, diese Sache mit dem Abknickpunkt, die sind natürlich nicht so genau, wie man das gerne gehabt hätte. Letztlich muss man ganz ehrlich sagen, hat sich die Sache natürlich längst erledigt. Es gibt im Universum keine Objekte, die älter sind als das Universum. Das wäre ja Blödsinn, nicht? Das ist ja Unsinn sowas. Aber es gab einige Herrschaften, die meinten, da was geschrieben haben zu müssen. Gazetten, die man hierzulande Zeitungen nennt. Aber lassen wir das. Zurück zu den Kugelsternhaufen. Es gibt natürlich ein Riesenproblem. Und zwar besteht das Problem in der Physik der Kugelsternhaufen. Die Frage ist nämlich, wie um alles in der Welt kann eine Gaswolke so dicht werden, dass dabei 500.000 Sterne, astronomisch gesprochen, quasi auf einen Schlag entstehen? Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja? Wie? Das verstehen Sie nicht. Na, ist doch ganz einfach. Nehmen Sie mal eine Gaswolke. Ne? Haben wir hier eine Gaswolke. Die Gaswolke will zusammenfallen. Das heißt, sie hat genügend Gewicht. Was für eine Kraft steht dem nun entgegen, dieser Schwerkraft der Gaswolke? Natürlich der Druck. Je kälter die Gaswolke ist, umso besser, umso schneller kann sie zusammenfallen. Wenn aber jetzt im Innern Sterne entstehen, dann üben die natürlich einen Druck aus. Durch was? Sternwinde. Ne? Ein großer Stern, ein blauer Stern, der bläst einen wahnsinnigen Wind. Das heißt, das Gas, was eigentlich auch wieder zusammenfallen will, wird durch den Stern weggedrückt. Das ist das eine. Das andere sind Sternexplosionen. Wenn so eine Supernova explodiert, das kann ich Ihnen aber verraten, ja? Dann brettert also die Hülle des Sterns mit teilweise bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde in die Umgebung ab. Wie soll das Gas da zusammenstürzen? Das geht doch gar nicht. Oder junge Sterne. Sonnenähnliche Sterne, also kleinere Sterne. Die haben am Anfang eine sogenannte T-Tauri-Phase, das heißt, die blasen Jets raus. Also Druck wird erzeugt. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass die Altersverteilung der Sterne in einem Kugelhaufen durchaus nicht an einem Tag sein kann, sondern das müsste schön verteilt sein. Einige müssten später gekommen sein, andere früher und so weiter. Aber nein, Kugelhaufen scheinen irgendwie, es muss Selbstregulationsmechanismen geben, die die Sterne in den Kugelhaufen entstehen lassen. Das ist noch ein Riesenproblem und ist nach wie vor nicht geklärt. Eines ist aber sicher, die Kugelhaufen sind praktisch an einem Tag entstanden. Damit müssen wir uns also jetzt zunächst einmal abfinden. Und sie weisen darauf hin, dass es in den Frühzeiten der Milchstraße die Möglichkeit gegeben hat, sehr, sehr viele Sterne praktisch auf einmal zu machen. Welche Konsequenzen hat das jetzt eigentlich, wenn ein Stern so eng in der Nähe eines anderen Sterns ist? Ja, das ist jetzt so, dass die Schwerkraft da natürlich auch zuschlägt. Also wenn Sie zwei Massen haben, ne, die sehr, sehr nah beieinander sind, dann merkt natürlich die eine Masse was von der anderen. Jetzt bewegen sich die Sterne in Kugelhaufen mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Und die werden sogar noch dadurch beschleunigt, dass sie in das Schwerkraftfeld ihres Kompagnons, ne, Kompagnon kann man nicht sagen, sondern ihres Mitbewohners geraten. Auf die Art und Weise werden immer wieder Sterne aus den Kugelhaufen herausgekickt, herausgeschossen. Und das Irre ist nun, jedes Mal, wenn ein Stern den Kugelhaufen verlässt, wird der Kugelhaufen kompakter. Das heißt also, die Sterndichte wird größer. Dieser eine Stern trägt quasi einen Teil der Energie mit raus und auf diese Art und Weise kann die Bindungsenergie des Kugelhaufens anwachsen. Der wird noch enger und noch kompakter. Ja, das hat natürlich Konsequenzen, nicht? Also irgendwann müsste sich dann im Innern eines Kugelhaufens möglicherweise sogar ein schwarzes Loch bilden können. Aber hier muss man aufpassen, weil nämlich die Sterne, wenn sie also ganz dicht beieinander sind, werden die natürlich immer schneller und schneller und schneller. Wenn sie schneller und schneller werden, werden also immer mehr und mehr Sterne herausgekegelt. Aber was wir heute sehen in den Kugelhaufen, ist also nicht nur eine ziemlich gleichmäßige Altersverteilung. Also die Sterne kommen mehr oder weniger vom gleichen Tag, jetzt mal astronomisch gesprochen, nicht tatsächlich, sondern astronomisch gesprochen. Und die Sterndichten im Innern, die sind irrsinnig hoch, aber es ist noch nicht zu einer schwarzen Lochbildung gekommen. Also wir haben es bei den Kugelsternhaufen mit Objekten zu tun, die sehr, sehr alt sind. Wirklich, es sind die ältesten in der Milchstraße, die wir kennen. Davon hat es wahrscheinlich früher ein paar tausend gegeben. Es sind die ersten Objekte gewesen in einer sich formenden Milchstraße. Die Scheibe, die galaktische Scheibe, ach, die ist ja jung im Vergleich zu den Kugelhaufen. Ne? Aber viele der Kugelhaufen, der ursprünglichen Kugelhaufen, sind von der galaktischen Scheibe quasi zermahlen worden. Und wie gesagt, heute gibt es noch so 150, die im galaktischen Halo herumreiten und die uns etwas darüber verraten, wie alt die Milchstraße tatsächlich ist und wann sie angefangen hat, sich zu bilden. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, dass wirklich vor einiger Zeit noch Leute behauptet haben, das ganze kosmologische Modell, das würde ja nicht stimmen, weil es ja Kugelhaufen gäbe, die älter seien als das Universum, dann fällt mir eigentlich nur ein Spruch von Konrad Adenauer ein, der mal gesagt hat, man muss nicht immer denselben Standpunkt vertreten. Niemand kann einen davor bewahren, klüger zu werden.